Okay, we are in Ephesians chapter 1. Heute wollen wir mit Epheser 1 anfangen. We are in the highest book of the Bible. Wir sind im größten oder im höchsten Buch der Bibel. Last week we talked about being blameless before the Lord on that day. Letzte Woche haben wir gesprochen, dass wir tadellos sind an jenem Tag. Despite all of our shortcomings, trotz unserer zu kurz kommen and all of the weaknesses we've experienced, und aller Schwächen, die wir erfahren haben, on that day, an jenem Tag, we will be blameless, werden wir tadellos sein, because we are in Christ, weil wir in Christus sind, and Christ is in the Trinity, und Christus ist in der Dreieinigkeit, and we are in him, und wir sind in ihm. And now in the most wonderful, in almost unbelievable way, und jetzt in diesem wunderbarsten, unglaublichsten Art und Weise, we have been elevated into God. Wurden wir zu Gott hin erhoben. We have his righteousness. Und wir haben seine Gerechtigkeit. We are in Christ. Wir sind in Christus. We are above the angels. Wir sind über den Engeln. They are in awe of us. Und sie stehen im Staunen we vor uns. Are in awe of each other. Und wir bestaunen einander. And we're thinking, how did we get here? Und wir denken uns, wie sind wir nur hierher gekommen? Baby, unglaublich. Wow. This is unbelievable. Es ist unglaublich. No eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat's gesehen, kein Ohr gehört. Has not even entered the mind of a person what God has prepared for those who love him. Es ist noch nicht eingedrungen in den Verstand eines Menschen für das, was Gott vorbereitet hat für uns. For those who love him. Für die, die ihn lieben. Here's my question tonight. Jetzt meine Frage für euch. Does God make us love him? Zwingt uns Gott, ihn zu lieben? Are we pre-programmed to love God? Sind wir vorprogrammiert, Gott zu lieben? The people who will be there, die Leute, die dort sein werden, are they there against their will? Sind sie dort, weil ihnen der Arm gebrochen wurde gegen ihren Willen? Okay, let's look at Ephesians chapter 1. Epheser 1. Starting with verse 3. But we're going to focus on verse 5. Vers 3 beginnen wir. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Who has already, it means, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christ. In Christus. In union with Christ. In Einheit mit Christus. That means we have married him. Wir haben ihn also geheiratet. We are in union with him. Wir sind in Gemeinschaft mit ihm. It's like the person who goes to the third world. Es ist so wie die Person, die in die dritte Welt geht. And meets somebody. Und sie trifft jemanden. And very much loves this person. Und liebt diese Person. And says, you've got to get out of here. Und sie sagt, du musst hier rausgehen. You've got to come with me. Du musst mit mir kommen. There's no way out of here. Es gibt aber keinen Weg hier raus. No way. Unmöglich. There's got to be a way. Aber es muss doch einen Weg there geben. Has to be a way out of this hell for you. Es muss einen Weg aus dieser Hölle für dich geben. Well, there's one way. Es gibt einen Weg. Marry me. Heirate mich. What? Wie bitte? Marry me. Du heiratest mich. And I can go with you. Dann kann ich mit dir gehen. Oh. Is there another way? Gibt's einen anderen Weg? But Hebrews says that Jesus was not ashamed to call us his brethren. Aber in Hebräer steht es, dass Jesus sich nicht geschämt hat, uns Brüder zu nennen. And he married us. Und er hat uns geheiratet. Forever. Für die Ewigkeit. Before the justice of God. Vor der Gerechtigkeit Gottes. We are now bound. Sind wir zusammengeschweißt. We are his bride. Wir sind seine Frau, seine our Ehefrau. Debts are his debts. Unsere Schulden sind seine Schulden. His righteousness is our righteousness. Seine Gerechtigkeit die unsere. And because he took our debt to himself, und weil er unsere Schuld auf sich genommen he hat, had to go to the cross. Musste er zum Kreuz gehen. He had to die, und er musste sterben. Because he took on our sin. Weil er unsere Sünde auf sich genommen in hat. This union. In dieser Einheit. You see, we gave him all of us. Wir gaben ihm alles he von uns. He gave us all of him. Und er gab alles von sich. He went to the cross and got rid of all of us. Und er ging zum Kreuz und hat alle Schuld von uns weggenommen. And now we are in him. Und jetzt sind wir in ihm. This is the key to Ephesians. Und das ist der Schlüssel für Epheserbrief, in ihm. Now, verse 4. Vers 4. Just as he chose us in him. Wie er uns erwählt hat in ihm. Now here is a big mistake, and I'll mention it right off. Und hier ist der große Fehler, und ich sage das gleich von vornherein. It's a big mistake in theology. Es gibt einen großen Fehler in der Theologie. It does not say. Es sagt nicht. He chose us to him. Er hat uns zu ihm erwählt. It says he chose us in him. Sondern es steht, er hat uns in ihm erwählt. Before the foundations of the world. Vor der Grundlegung der Welt. That we would be holy and blameless before him in love. Dass wir heilig und ohne Fehl sind vor ihm in Liebe. Now verse 5. Jetzt Vers 5. He predestinated us. Und uns hat er vorherbestimmt. Pro orizo. Pro orizo im Griechischen. We get the word horizon from that Greek word. Von diesem Wort bekommen wir das Wort Horizont. It means a boundary. Das heißt eine Linie, eine Grenze. Pro orizo. Das heißt pro Horizont. That means prefixed. Das heißt eine vordeterminierte Linie. Prefixed. Eine fixierte Linie. Here's the mistake. Und hier ist nun der Fehler, ein weiterer Fehler. He predestined us to adoption as sons. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Through Jesus. Durch Jesus. Not to Jesus. Nicht zu Jesus hin. You see the big difference? Sieht man den Unterschied? Through Jesus Christ to himself. Durch Jesus Christus für sich selbst. According to the kind intention of his will. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. To the praise of the glory of his grace. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Which he freely bestowed on us. Die er uns gegeben hat. In the beloved. Im Geliebten. That's in Christ. Das ist in Christus. In the beloved one. Im Geliebten. Because we are in union with him. Weil wir in Einheit mit ihm sind. Now this subject of predestination. Dieses Thema der Vorbestimmung has almost split the church. Hat die Gemeinde oder den Leib Christi fast gespalten. For sure split theologians. Und hat sicherlich Theologen gespalten. Whether God has determined beforehand, ob nun Gott vorher bestimmt hat, im Vornhinein, who he would choose to believe, wer wählen würde zu glauben, or who he would choose through believing, oder wen er wählen würde durch den Glauben. Big difference. Großer Unterschied. Here's the picture I have painted for High Calvinists. Das habe ich ein Bild gemalt für den extremen Calvinisten. Now we're talking about this because I really want to encourage you in faith tonight. Wir sprechen darüber, weil ich euch im Glauben ermutigen will. Not in a natural faith, but in a supernatural faith. Nicht in einem natürlichen Glauben, sondern in einem übernatürlichen Glauben. That comes. Der kommt. From Romans 10:17. Von Römer 10:17. Faith comes by hearing. Nämlich der Glaube kommt durchs Hören. And hearing by the word of God. Und hören durch das Wort Gottes. I had a debate with two guys in England one time. In England hatte ich einmal eine Auseinandersetzung. And it was at this rap session. Und das war bei dieser Diskussionsrunde. They were high Calvinists. Und das waren extreme Calvinisten. And they were using Charles Spurgeon, and Charles Spurgeon said this, and Charles Spurgeon said that. Und sie haben also Charles Spurgeon zitiert hinten vorne. And if Charles Spurgeon believed it, they said to me, how can you not believe it? Und wenn der Charles Spurgeon das geglaubt hat, dann wie kannst du das nicht glauben? Well, let's think of this. Lass Martin uns so Luther denken. Was anti-Semitic. Also der Martin Luther war antisemitisch. Should I be anti-Semitic? Heißt das, dass ich jetzt auch ein Antisemit sein muss? George Whitefield and all the great revivalists. Dass George Whitefield und die ganzen Erweckungsprediger. Did not even believe that Israel would return as a nation. Haben nicht geglaubt, dass Israel als Nation zurückkehren they thought würde. United States of America was the new Israel. Und sie waren überzeugt, dass die Vereinigten Staaten das neue Israel should sein I, würden. Should I believe that? Sollte ich das glauben? Why did they believe that? Warum haben sie es geglaubt? Because there was no Israel back then. Weil damals kein Israel vorhanden war. And the miracle of the Jews returning to Israel was such a phenomenal thing. Und die Wiederkehr der Israeliten in ihr Land war so phänomenal. That they didn't even put it in their theology. Dass das nicht Teil ihrer Theologie thought, war. Well, they'll never go back. I mean, it's got us be speaking of something else. Die werden nie zurückkehren. Gott muss über was anderes so sprechen. They made their conclusions. Also haben sie ihre Schlüsse gezogen. Should I follow their example? Soll ich ihren Beispiel folgen? Were they wrong in everything? Waren sie in allem falsch? No, they were great in many things. Sie waren großartig in vielen Dingen. But all through church history, you see an emphasis. Aber durch die gesamte Kirchengeschichte sieht man eine Betonung in reaction to something else. In Reaktion auf etwas and then anderes. You see it go way out to the one side. Sieht man ein völliges Auslagern auf die eine Seite. And the issue of God's sovereignty. Und die Bedeutung von Gottes Souveränität. Coming under attack. Die attackiert wird. In light of the works of Catholicism. Durch die Werke des Katholizismus. When the Reformation came in. Als nun die Reformation and kam. Salvation is the work of God. Und die Errettung eben als das Werk Gottes hingestellt Psalm 3, it's wurde. The work of God. Es ist im Psalm 3,8 das Werk Gottes. And to establish that, people just kept going with it. Und um das ganz klipp und klar zu machen, sind Leute über Bord gegangen. Until pretty soon we have the Reformed belief of predestination. Bis wir schließlich mit diesem reformierten Glauben der Vorherbestimmung enden. Which I dare to say needs to be reformed. Und ich wage zu sagen, dass man das auch reformieren muss. Isn't it interesting how angry reformed people get? Ist es nicht interessant, wie verärgert reformierte Leute werden? To protect themselves. Um sich selbst abzugrenzen. When they boast that they're the reformed. Wo sie doch selbst sich rühmen, dass sie die Reformierten Come seien. Come on, you're the reformed. Du bist doch der Reformierte. You're the one who boasts that we had to come in and change things. Du bist doch der gekommen ist und sagt, wir müssen alles verändern. You're the ones who came in and said, wait a minute, is this according to the scripture? If it's not, throw it out. Du bist doch der gesagt hat, ist das jetzt da gemäß der Schrift oder nicht? Und wenn nicht, dann lasst es uns rauswerfen. We are the reformed. Wir sind die hey, Reformierten. Well, let's go back to the scripture and maybe the reformed needs to be a little reformed. Also lasst uns nun zurückgehen zur Schrift und lasst uns den Reformierten nochmals reformieren. Let's look at the scripture. Lass uns die Schrift anschauen. Here's my picture. Hier ist nun das Bild. And you think for yourself tonight. Und du denkst über dich selbst nach. Revelation chapter 20 verse 11 through 15. Offenbarung 20, 12 bis 15. The white throne judgment. Das weiße Throngericht. Every unbeliever throughout history is there. Jeder Ungläubige durch die Geschichte wird anwesend sein. All the way from Cain, all the way through the millennium. Von Cain durchs tausendjährige Reich. Billions of people. Millionen, Milliarden von 10, Leuten. 15, 25, 30 billion people maybe. 30 Milliarden Menschen, wer weiß wie viel. They are before the throne of God. Sie sind vor dem Thron Gottes. The books are opened. Die Bücher werden geöffnet. And they are judged from the books according to their works, the scripture says. Und gerichtet werden sie durch die Bücher. They are standing there because their names were not found in the Lamb's book of life. Und sie stehen dort, weil ihr Name nicht gefunden wurde im Buch des Lammes. Now they are in resurrected bodies. Sie sind in auferstandenen Leibern. They have been raised from the dead, John chapter 5. Im Johannes 5 von den Toten auferweckt. Marvel not, I tell you, the day is coming when those that are dead shall come forth from the grave. Wundert euch nicht, die Tage kommen, da die Toten wieder von den auferstehen. The righteous to eternal life. Der Gerechte zum ewigen Leben. And the wicked to damnation. Der Böse in die Verdammung. And they are raised. They are standing there before God with immortal bodies. Und da stehen sie nun mit unsterblichen Leibern. Wow. And they are about to be judged. Und sie sind bereit, im Begriff gerichtet zu werden. And the books open. Und die Bücher öffnen sich. And God judges them. Und Gott richtet sie. And he condemns them to eternal separation from himself. Into the lake of fire. Und er verdammt sie in eine ewige Trennung von sich selbst in den Feuersee. We are in the stands. We are watching. Wir sind Zuschauer. The angels are everywhere. Engel sind überall. We can hardly breathe. We are. If we didn't have immortal bodies, we'd have heart attacks. Wenn wir nicht unsterbliche Leiber hätten, hätten wir Herzattacken. There'd be doctors everywhere. We'd be fainting. Ärzte wären überall im Einsatz. We're watching all of this. Alles wird beobachtet. The reality is unbelievable. Diese Realität ist unerträglich. Our hearts are pounding. Unsere Herzen schlagen. There's an amazing amount of people there. Eine unglaubliche Anzahl von Menschen. And God is in his justice. Und Gott ist in seiner Gerechtigkeit. Like we never seen. In einer unglaublichen Art. The wrath of God. Der Zorn Gottes. That look in his face. Das Gesicht, sein Angesicht. Wow, I thank you, you never look at me like that. Und wir danken Gott, whoa, dass er nicht uns so anschaut. We're like, whoa, and there's God. Und da ist nun Gott. Looking at these people. Und schaut diese Menschen an. Condemnation. Und eine Verdammnis kommt. Condemnation without mercy. Eine Verdammnis ohne Barmherzigkeit. No mercy. Keine Barmherzigkeit. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ohne das Blutvergießen gibt es keine Vergebung. And he now commands the angels. Und er befiehlt den Engeln, to push them in the lake of fire. Sie in den Feuersee hineinzuwerfen. Here's my picture. Und hier ist nun mein Bild. And one of them turns around and says. Und einer von denen dreht sich rum und sagt. Lord, before we go into the lake of fire. Bevor wir nun diesen Feuersee betreten. Into this eternal fire of brimstone. In dieses ewige Feuer. Feuersee. Eternal punishment. Ewige Qual. I have one question, please. Ich habe eine Frage. Are we being thrown in here? Werden wir hereingeworfen? If I understand correctly. Wenn ich das verstehe. We actually had no hope of not going in here. Das heißt, wir hatten eigentlich keine Hoffnung, nicht hereinzukommen. And you are throwing us in there. Und du wirfst uns da herein. To prove how sovereign you are. Um zu beweisen, wie souverän du bist. Is that right? Ist das so? And God says, yes, that's right. Und Gott sagt, ja, das ist so. And I asked these two English guys, is that what you believe? Und ich fragte diese zwei Engländer, ist das, was ihr glaubt? They said exactly. Ja, das glauben wir. I said, excuse me, please. Und ich sage, entschuldige. But Saddam Hussein would not even do that. Aber nicht einmal Saddam Hussein würde das tun. He would not even do that. Auch er würde das nicht tun. And this idea that this is so high it cannot be understood. Und diese Idee, dass das so hoch ist, dass es nicht verstanden werden kann. And the scholars say it's a mystery. Und die Schriftgelehrten sagen, es ist ein Geheimnis. It's a mystery. Ein Geheimnis. It's no mystery to me. Es ist für mich kein Geheimnis. Oh, it's amazing because if you think about how we are saved. Weil wenn du nachdenkst, wie sich unsere Rettung abspielt. Okay, so let me get the picture. I'm going to be in heaven forever. Also, lass mich das Bild korrekt malen. Ich and bin my im Himmel. Mother or my father und meine Mutter oder mein Vater are in the lake of fire, sind in diesem Feuersee. And I know they're in there. Und ich weiß, sie sind da drinnen. I saw them get pushed in. Weil ich sah sie, wie sie hineinfielen. And that last look on their face of oh my God. Und dieser letzte Blick im Gesicht is eternally embedded in my mind. Ist ewig in meinem Verstand drin. Now I'm supposed to go before the throne of God and worship him because I was not one of them. Und nun habe ich nun soll ich nun Gott anbeten, dass ich nicht einer von denen bin? Right, right. You're getting it. Du verstehst das endlich. Okay. I think I'm getting it. Ich glaube, ich verstehe das. Here's the picture. Da ist nun das Bild. American Airlines goes over Iraq accidentally. Also Amerika fliegt unabsichtlich über den 400 passengers. Irak. 400 Passagiere. Plane has to land. Das Flugzeug muss landen. Saddam Hussein is really happy. It's Americans. Great. Saddam ist sehr glücklich, weil es sind Amerikaner, die in seiner Hand haben. These Americans how much I love them. Und they don't understand my heart. Die Amerikaner verstehen mein Herz nicht. Ich werde ihnen zeigen, wie sehr ich sie liebe. Sie verstehen mich nicht. Okay, this is what I want you to do. Take 350. Nimm 350. Nah, 380. Take 380. 380. 90%. And 90%. I shoot them all. Und ich werde sie alle erschießen shoot lassen. Them all, and then let's show the Americans. Und dann will ich den Amerikanern how zeigen, how gracious we were by saving 10%. Wie gnadenvoll wir waren, dass wir 10% von denen they will retten. Love us. Die werden uns dann lieben. You see, that will work, right? Das wird doch funktionieren, oder nicht? I mean, maybe I'm just a very, very simple person. Vielleicht bin ich eine sehr einfach strukturierte Person. But honest before God, aber ehrlich vor Gott, I don't get it. Ich verstehe es nicht. I do not get it. Diese Art von Theologie verstehe now ich watch nicht. This. Turn to 2 Peter chapter 3 with me. Im 2. Petrus Kapitel 3. 1 John 2:2 says he died for the sins of the whole world. Im 1. Johannes 2:2 steht, er starb für die Sünden der ganzen Welt. The whole world. Ganze Welt. Right. As you turn to 2 Peter 3, also turn to John chapter 3. Gehen wir auch zu Johannes Kapitel 3. Because this whole thing has to do with this. Weil dieses ganze Thema hat mit dem zu tun. Was our faith given to us? Wurde uns der Glaube gegeben? Before we were saved? Bevor wir gerettet or wurden? Or did we receive? Or did we have faith before we were saved? Oder hatten wir den Glauben vor der Errettung? Let me read something for you. Ich will euch deshalb was vorlesen. Just for those people who think I'm only a carpenter. Für jene, die glauben, ich bin nur ein Tischler. This is a book written by one of the number one Bible expositors in America. Dies ist ein Buch geschrieben von einem der besten Bibelauslegern in den USA. Most well known. Also dem keinem der bekanntesten. I'm not going to mention his name because people will get mad at me. Ich werde seinen Namen nicht sagen, weil Leute vielleicht dann verärgert sein. Okay. This is the contents. Das sind nun der Inhalt. It says chapter 4, cheap grace. Also in Kapitel 4 die billige Gnade. Okay, cheap grace. That's he's talking about us. Tonight. Er spricht über uns. Absolutely. He mentions it in the beginning of the book. Und er erwähnt das auch am Anfang dieses Buches. He believes we have a very cheap grace. Er meint, der Autor des Buches, dass wir eine billige Gnade haben. So this is what he writes in chapter 4. Okay. In Kapitel 4 schreibt er das. Listen. The unregenerate sinners. Der nicht regenerierte Sünder, unsaved, das ist der nicht gerettet ist, your father, your mother, your cousin, whoever they are, wer immer der ist, have no life. Haben kein Leben. They cannot respond to spiritual stimuli. Sie können nicht antworten auf geistliche Impulse. No amount of love, keine große Liebe, beseeching, spiritual truth can summon a response. Keine geistliche Wahrheit, was auch immer, können eine Antwort erwarten. They are the ungrateful dead. Sie sind die undankbaren Toten. Spiritual zombies. Das sind spirituelle Zombies. Deathwalkers. Todeswandler. Unable to understand the gravity of their situation. Unverständig der Situation gegenüber. All right. And then he says, none of us responded to God. Niemand von uns hat Gott gegenüber geantwortet. None of us responded to God. Niemand von uns hat Gott geantwortet. Right, he's pushing high Calvinism here. Also hier vertritt er einen extremen Calvinismus. Right. They are utterly incapable of anything but sin. Sie sind unfähig von irgendwas anderem als zu sündigen. Okay, theologically speaking, that's called total depravity. Also theologisch gesprochen würde man das eine völlige Verderblichkeit nennen. What he's trying to say is this. Was er versucht zu sagen ist Folgendes. That God gives you the faith to believe. Gott gibt dir den Glauben, zu glauben. Now we believe that also to a degree, and I'll explain how. Auch wir glauben das zu einem Ausmaß, und ich sag dir wie. But he believes that no one before they're saved has any faith. Aber er ist davon überzeugt, dass keiner vor der Errettung irgendeine Art von Glauben hat. Then the very next chapter. Im folgenden Kapitel schreibt er. The very next chapter. Das Kapitel danach. He says this. Sagt er Folgendes. Repentance is the heart of the gospel call. Umkehr ist das Herzstück des Evangeliums. If we fail to call people to turn from their sins, wenn wir versagen, Leute zur Umkehr zu bewegen, we are not communicating the same gospel as the apostles. Dann kommunizieren wir nicht dieselbe gute Nachricht wie der Apostel. Now, am I oversimplistic or what here? Habe ich was übersehen? Bin ich zu einfach? You just told us in chapter 4. In Kapitel 4 sagst du uns, that an unbeliever has no capacity to respond at all. Ein Ungläubiger hat keine Fähigkeit zu antworten. All he can do is sin. Alles was tun kann ist sündigen. One chapter later. Ein Kapitel später sagst du uns. You're telling us this. Sagst du Folgendes. That we need to demand. Dass wir erwarten sollen oder here it is, verlangen sollen. Them to turn from their sin. Von ihrer Sünde umzukehren. Okay, I don't have to go any further. Ich glaube, ich muss 2 years. 2 Jahre habe ich verbracht. Dissecting this book. Dieses Buch aufzuschneiden. Because I did my thesis on it. Weil meine Arbeit darüber war. My doctorarbeit. Doktorarbeit. And it makes no sense. Und das macht keinen Sinn. It is a. I don't know what you call it. It's two theologies that mutually neutralize each other in one. Es sind 2 Theologien, die einander widersprechen. And it's called a mystery. Und das nennt man dann ein Geheimnis. How can it be a mystery? It's confusion. Das ist kein Geheimnis für mich, das ist für mich Verwirrung. My father in James chapter 1, mein Vater in Jakob 1, does not have shifting shadows. Hat keine Veränderung der Schatten. John chapter 3. In Johannes Kapitel 3. Are you there, John chapter 3? Wenn du im Kapitel 3 bist. You look at this with me. Dann schau dir das an mit mir. And ask yourself tonight. Und frage dich heute Abend. Is faith an act of God's will or is it an act of my will? Ist Glaube ein Akt von Gott oder von mir? Now we're not talking about a natural faith. Wir sprechen hier nicht über natürlichen Glauben. We're talking about responding to God's initiation. Wir sprechen darüber, dass man antwortet auf eine Initiation, auf einen Beginn Gottes. God initiates graciously. Gott spricht zu uns gnadenvoll. And this carries right into my daily life. Und das reflektiert sich in meinem Leben. Through foreknowledge, durch Vorherkenntnis, God could look down history. Könnte Gott die Geschichte anschauen. It did not even happen yet. Eine nicht geschehene Geschichte. But Revelations 1:8, he knows the end from the beginning before it happens. Offenbarung 1:8 weiß Gott das Ende vom Anfang, bevor es passiert. I'm the Alpha and the Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. So God in his almighty power, also Gott in seiner Allmacht, already knows the end. Weiß, kennt das Ende. He already knows who is going to believe. Er weiß schon, wer glauben wird oder nicht. Through his foreknowledge, durch die Vorherkenntnis, he saw that we were lost. Sah er, dass wir verloren waren. And through his wisdom, und durch seine Weisheit, he predestined a plan, hat er einen Plan erschaffen, to save us from that lostness, von dieser Verlorenheit zu retten. And that plan was to put us in Christ. Und dieser Plan war, uns in Christus zu setzen. That plan was to send his son, dieser Plan war, seinen Sohn zu senden, to the third world, in die dritte Welt, and marry that woman, und diese Frau zu retten, and bring her out, und sie dort rauszubringen. And he said, I'll do it. Und er sagte, ich tue das. And that was the plan. Und das war sein Plan. And God foresaw. Und Gott hat das vorhergesehen. Now watch this. Jetzt hör zu. Every once in a while, someone sends us a football game. Zu gewissen Zeiten sendet jemand uns ein Video von einem aufgenommenen Fußballspiel. And it says, Dallas Cowboys against the St. Louis Rams. Und da steht zum Beispiel die Dallas Cowboys gegen die St. Louis Rams. Oh yeah, that's great. All right, das wird good. Großartig sein. We don't know who won. Wir wissen nicht, wer gewinnt. We got the video. Wir haben das My Video. My wife and I, we both like to, we get the popcorn out. Wir know? Nehmen die Popcorn heraus we und wir schauen uns We call Pastor Brent, say, hey, got a great game. It's supposed to be awesome. I don't know who won. Großartiges Spiel. Es soll wunderbar sein. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Pastor Brent. Oh yeah. All right. We put it on like it's happening tonight. Wir schauen uns das an, als ob es jetzt passiert. We can even bet on the game. Wir könnten eigentlich auch Wetten abschließen. We don't know who won. Weil wir wissen ja nicht, wer gewinnt. I take the Rams. Ich nehme die Rams. I take the Cowboys. Ich nehme die Cowboys. We're gonna kill the Rams. Wir werden die Rams. It already happened. Das ist ja schon passiert. But we're betting on this game. Und doch verwetten wir unser Though Geld. We don't bet. We're just saying, they're gonna kill them. Nah. Wir sagen das einfach so. Oh yeah, yeah, go, go, go, go, go, go. Oh, touchdown. Yeah, yeah. Und wir freuen. All right, yeah, baby. Und wir freuen uns mit ihnen. All right, Rams, man, come on, yeah. Die Rams haben gewonnen. All right, it's all on video. Das ist am Video. But it's just as real. Aber es ist so wahrhaftig. As though it's happening. Als ob es passiert. Because it was real. Weil es ja wahrhaftig war. Now reverse it a little bit. It's not a video. Jetzt stell dir vor, es ist kein Video. But in the mind of God, history is like a video. Aber im Verstand Gottes ist das wie ein Video. Now, could you imagine if someone said? Wenn jemand sagt, excuse me, is this the St. Louis Rams locker room? Ist das der St. Louis Rams Umkleideraum? Yeah, come on right in. Ja, komm herein. Hey, look, I'm from Vienna. Ich komme aus Wien. Just want to tell you guys that, you know, your video is going to be sent to Vienna. Euer Video wird nach Wien kommen. You know, and when we watch it, the game's already decided who won. Und wenn wir das anschauen, dann wissen wir schon, wer gewinnen wird. So just relax in this game, you know what I mean? Also entspannt euch in diesem Spiel. It's already been decided. Es ist ja schon entschieden, wer gewinnen wird. What? Wie bitte? Was oh yeah, du? We're gonna watch the video and it's always decided beforehand. So just relax. Also wir schauen immer das Video an. Es ist sowieso schon entschieden, wer gewinnen wird. You don't have to play hard. It's all decided. Entspannt euch, ja, es ist alles schon entschieden. They would look at you like you needed to go to a psychiatrist. Sie werden dich anschauen, als ob du zu einem Psychiater gehörst. Just because God can foresee it. Nur weil Gott es vorhersehen doesn't kann, make it any less real. Macht es natürlich für den Einzelnen nicht weniger His real. His foreseeing it. Sein Vorhersehen doesn't mean that he predestined it. Heißt nicht, dass er es vorherbestimmt hat. He predestined Christ. Der Einzige, der vorherbestimmt ist, And ist Christus. And he predestined a way. Und er hat weg vorherbestimmt. Out of that hell. Aus dieser Hölle. And that was, you say, I do to my son. Und du sagst, ich tue zu meinem Sohn. I'm sending my son. Und ich sende meinen Sohn. For what? Für wofür? To marry you. Dich zu heiraten. What do I have to do? Was muss ich denn tun? Just say I do. Sag nur, ich will, ich ja. That's it. Ich will. Okay. Okay, so gut. They go before the justice of the peace somewhere in also third sie world. Gehen irgendwo da zum Friedensrichter. Take this woman to be your wife. Du diese Frau zu deinem Mann, diese Frau zu deiner Frau. I do. Ja, ich tue. You take this man to be your lawfully wedded husband. Nimmst du diesen Mann zu deinem ehrlich anvertrauten Mann? I do. Ja. You are now man and wife. Du bist nun Mann und Frau. Bingo, gone. Und weg. Gonzomai in the Greek. Gone. Salvation. Das ist die Errettung. One weg. Person. Eine Person. At the border. An der Grenze. Hi. Hi. Passports, please. Die Pässe bitte. Yes, I'm Mr. Smith and this is Mrs. Smith. Ich bin der Herr Schmidt und das ist die Frau Schmidt. Thank you. Danke. Go right through. And that's our relationship to Christ. Und das ist unsere Beziehung mit Christus. Now watch this. Jetzt schau genau hin. Here's Jesus in heaven. Nun ist Jesus im Himmel. The Father explains the plan. Der Vater erklärt den Plan. Son agrees to it. Der Sohn stimmt überein und sagt okay. But it's all pre-planned, right? Aber alles ist jetzt vorbestimmt. Oh yeah, yeah, yeah. You're going to win in the end. Du wirst am Ende gewinnen. Don't worry about it. And they would never do this because they're all gone, but I'm trying to make it a little bit more understandable. Natürlich würde Gott nicht so reden, aber ich versuche das menschlich darzustellen. Do I win in the end? Aha, ich gewinne am Ende. You're going to resurrect and everything. Du wirst wieder auferstehen. König von Israel, nimm alles einbegriffen. Oh yeah, I mean if I win in the end no problem, but I mean is it really going to be real down here? Also wird es wahrhaftig für mich sein? Wird das so sein? It's just a video. Don't worry about it. Video ist kein Problem, mach dir keine Sorgen, das ist nur ein abgespieltes Video. I've already chosen everybody to you. Ich habe schon alle vorbestimmt. Yeah, I already decided who's going to do what. Ich habe schon bestimmt, wer was tun wird. I've decided that 90% won't believe. Ich habe entschieden, 90% werden nicht glauben. Actually 91%. 91. You know, just a nice number for me. Das ist nur 91. Die Zahl mag ich ganz gern. They will not believe. Diese werden nicht glauben. Just to prove how sovereign I am. Aber nur um zu beweisen, wie souverän ich bin. You know, I have to show my sovereignty. So. Die muss ich ja irgendwie beweisen. And I'm making, you know, I'm purposely sarcastic because it makes me so sad. Ich bin absichtlich sarkastisch, weil es mich traurig macht. And then imagine Jesus saying. Und Jesus sagt. Is it going to hurt? Wird das wehtun? No, it's not going to hurt. Don't worry about it. Mach dir keine Sorgen, wird nicht wehtun. It's just going to play out. Das Video wird sich einfach abspielen. You're going to have Pharisees and everything. Du wirst Pharisäer und Sadduzäer. You're going to call them sons of the devil. Du wirst die Söhne des Teufels nennen. Because it seems like they don't believe, but actually they can't. Es scheint so, als würden sie nicht glauben, aber die können ja nicht glauben. You see, and then in Acts chapter 7, und in Apostelgeschichte 7, Stephen is going to say, "You always resist the Holy Spirit." Würde Stephan sagen, ihr widerstrebt immer dem Heiligen Geist. And he will die for that. Und er würde dafür sterben. But you see, actually, they're not resisting the Holy Spirit. Aber eigentlich widerstehen sie ja nicht dem Heiligen Geist. I just didn't allow them to believe. Ich habe ihnen einfach nicht erlaubt zu you glauben. See how, you see how this destroys the scripture? Siehst du, wie die Schrift zerstört wird? Could you imagine Jesus on the cross? Kannst du dir vorstellen, Jesus am Kreuz? And then winking, und saying, "This doesn't really hurt. It's just playing it out, you know." Und er zwinkelt zu und sagt, es tut dir gar nicht weh. Das ist ja nur eine Show. Does it hurt you? Tut es dir weh? Doesn't hurt me. I mean, this is just like a video. We win in the end. Don't worry. Wir werden gewinnen. Das ist nur ein Video. Das ist gar nicht wirklich. It was as real could be. Das ist so wahrhaftig, wie es wahrhaftig nur sein könnte. Foreknowledge did not determine it. Die Vorherkenntnis hat es nicht vorherbestimmt. Foreknowledge knew it. Die Vorherkenntnis weiß es vorher. Real. Aber es ist trotzdem wahrhaftig. And when we made our decision to trust Jesus. Und wenn wir unsere Entscheidung treffen, Jesus zu vertrauen. John chapter 3, let's look at it. In Johannes Kapitel 3, lass uns verse 16. Lesen. Vers 16. For God so loved the world. Denn Gott hat so die Welt geliebt. Or does he mean the elect? Oder heißt es jetzt die Auserwählten? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. That whosoever believes damit in him, jeder, der an ihn glaubt, shall not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Do you know what this book says here? Weißt du, was dieses Buch sagt? It says this. Es sagt das. It says whosoever God allowed to believe. Dass wer auch immer oder wem auch immer Gott erlaubt hat zu glauben. This is no small teacher. This is a big wig. Das ist nicht ein kleiner Lehrer. Das ist ein großer Lehrer. And you have to ask yourself why. Und du musst dich selbst fragen, warum. Why do they want to do this to the gospel? Warum wollen sie das der guten Nachricht antun? Maybe it's because of this. Vielleicht deshalb. Maybe they have shared the gospel to so many and there's no response. Vielleicht haben sie die gute Nachricht so vielen Menschen mitgeteilt, dass keine Antwort kommt. And we haven't. Haben wir das nicht? We haven't gone to the Kärntenstraße and witnessed to thousands upon thousands upon thousands. Wie vielen tausenden Menschen wurde das Evangelium durch uns mitgeteilt? And seen a few come. Und ein paar sind gekommen. Does that mean the other ones were predestined to damnation? Heißt das, dass die anderen jetzt vorherbestimmt waren für die Verdammnis? Not at all. Natürlich nicht. Does it mean they can't believe? Heißt das, sie können nicht glauben? Now watch this. Jetzt schau genau hin. Our faith. Unser Glaube is totally dependent on God's gracious initiation through His Word. Unser Glaube ist abhängig von Gottes gnadenvoller Initiation. It is not a natural faith. Es ist nicht der natürliche Glaube. I don't say God in heaven, I believe in you. Wir sagen nicht Gott im Himmel, ich glaube an dich. So I'm saved. Also bin ich gerettet. I believe in God. Ich glaube I'm an saved. Gott. Ich bin gerettet. No one comes to the Father unless He draws them. Keiner kommt zum Vater, außer er zieht ihn. And in John 12:32. Und in Johannes 12:32. If I be lifted up, wenn ich erhoben bin, I will draw all men to me. Werde ich alle Menschen zu mir ziehen. All men. Alle Menschen zu mir Do ziehen. Do all come? Kommen alle? No. Nein. Why? Warum? Let's look at verse 17, John 3. Vers 17. For God did not send His Son into the world to judge the world. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. But that the world, not the elect, the world might be saved through Him. Sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Not to Him. Nicht zu ihm. Through Him. Durch ihn. Vers 18. He who believes in him, wer an ihn glaubt, is not judged. Wird nicht gerichtet. He who does not believe, wer aber nicht glaubt, has been judged already. Ist schon gerichtet. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. And we'll close with this. Damit wollen wir abschließen. This is the judgment. Dies aber ist das Gericht, that the light has come into the world, dass das Licht in die Welt gekommen ist, but God predestined men to darkness? Und Gott hat die Menschen zur Finsternis verdammt. Is that what it says? Steht das da? It says, but men loved darkness. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt, rather than the light, mehr geliebt als das Licht, for their deeds were evil. Denn ihre Werke waren böse. Now close one more verse. Turn to John 9. In Johannes 9, noch einen letzten the last Vers. Verse of chapter 9 will close. Das ist der letzte Vers von Kapitel 9 und damit wollen wir abschließen. Jesus is speaking to the unbelieving Pharisees and he says this. Jesus spricht zu den unglaubenden Pharisäern und er sagt, if you were blind, wenn ihr nun blind wäret, you would have no sin. Dann wäre keine Sünde in euch. Jesus said that. Jesus sprach, if you were blind, wenn ihr blind wäret, you would have no sin. So hättet ihr keine Sünde. So how can I think also that an unregenerate person, an unsaved person, wie kann ich nun denken, dass eine nicht regenerierte, eine nicht gerettete Person, who is blind to God, die blind ist Gott gegenüber, 2 Corinthians 4:4, im 2. Korinther 4:4, they have blinded the minds of the unbeliever. Er ist geblendet. How can a blind man stand before God and be held accountable by a holy God? Wie kann nun ein Blinder verantwortlich gemacht sein, werden von einem heiligen Gott? He cannot. Er kann nicht. Jesus's words himself. Jesus spricht nun selbst. If you were blind, wenn ihr blind wäret, if you were not making personal decisions, wenn ihr nicht eine persönliche Entscheidung machen würdet, you would have no sin. So hättet ihr keine Sünde. But since you say we see, da aber sagt, wir sehen, your sin remains. Bleibt eure Sünde. Now this is the point tonight. Das ist nun der Punkt, den ich machen will. God looked down history. Gott sieht die Geschichte. Like a sinking Titanic. Wie ein sinkendes Schiff. And God pre-planned a way out. Und Gott hat einen Ausweg geschaffen. And God said, I want you to send lifeboats. That boat's going down. Und ich will, dass ihr Boote hinunterschickt, hinunter. For who, Lord, the believing? Für wen die Glaubenden? For everyone. Für jeden gibt Bote. For everyone. Für jeden werden who Bote. Shall I die for, Lord, for the believing? Soll ich für die Glaubenden sterben? Not our sins only, 1 John 2:2, but the sins of the whole world. Im 1. Johannes 2:2 steht nicht nur für unsere, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Matthew 25:41. In Matthäus 25, Gehenna. 42. Gehenna. Gehenna. The lake of fire. Der See des Feuers, created for the devil and his angels, der geschaffen wurde für den Teufel und seine Engel, and the unelected, und die nicht erwählten, no, nein, nein, it was not created for them, für die waren nicht geschaffen, because God does not desire even one person to be lost. Weil Gott will nicht, dass ein einziger verloren geht. Not even one. Nicht ein einziger. This is the heart of God. Das ist das Herz Gottes.